Heute ist Oktober und das ist in den USA ein ganz besonderer Monat, denn seit knapp 10 Jahren ist der Oktober dort der National Cyber Security Awareness Month, also ein Monat, in dem sich die Internet-User mit der Sicherheit im Netz befassen sollen. Veranstalter dieses Aktionsmonats ist unter anderem das Department of Homeland Security und an diesem Computer-Sicherheitsmonat, da beteiligt sich auch die US-Army mit zahllosen internen Schulungen und mit kleinen lustigen YouTube-Spots, die armen, ahnungslosen Soldaten auf die Gefahren in diesem bösen Internet aufmerksam machen sollen. Man muss, glaube ich, kein Prophet sein, um zu ahnen, dass diese Warnspots auch ziemlich nach hinten losgehen können. Und das tun sie auch gerade. Martina Schulte vom Webschau-Team. Was sind das für Spots und was ist das Problem? Also Präsident Obama himself hat ja gerade noch gesagt, dass Cybersecurity eine der gravierendsten wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Herausforderungen sei, vor denen die USA stehen. Deswegen haben sich ein paar sehr kreative Köpfe bei der US Army unheimlich viel Gehirnschwalz aus ihrem Gehirn gesaugt und in Warnspots investiert, die Soldaten vor Viren, Trojanern oder eben vor bösen Whistleblowern in den eigenen Reihen warnen sollen. Zunächst mal gibt es Spots, die Soldaten auf die Problematik aufmerksam sollen, also dass sie das Thema Cybersicherheit ernst nehmen sollen und nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und in diesem hier zum Beispiel, da erklärt eine Comicfigur namens Private Firewall, der in voller Combat-Montur vor einer amerikanischen Flagge steht, wie serious ein verantwortungsbewusster Umgang mit Daten ist. You may never know if lives have been lost due to some cybersecurity oversight that was your responsibility. The point is the risk worth it? Is any American or innocent life worth it? Do you want to bear the responsibility of being the cause of data loss that affected a mission? Information assurance is serious business. Treat it that way. Oh, ich habe automatisch die Hand zum Herz gehalten. Also das ist schon, was wird den Soldaten denn da jetzt konkret beigebracht? Wovor werden sie da gewarnt? Also es gibt zum Beispiel so Comicstrips, die jetzt vor bestimmten Gefahren im Netz warnen, also zum Beispiel vor Viren oder Trojanern. Und die laufen unter dem Label On Cyber Patrol. Und ich habe mal ein Beispiel mitgebracht. Das ist eine laut Cyber Patrol Selbstbeschreibung Comical and entertaining version des Weihnachtslied-Klassikers The 12 Days of Christmas und von Cyber Patrol Kreativen umbenannt in The 12 Days of Cybermess. Und der Zweck des Songs ist laut Selbstbeschreibung, Zitat, raising awareness to the potential dangers of using the internet and the importance of information assurance. On the first day of Cybermess, my network was at risk from a private with a blank disk. On the second day of Cybermess, my network was at risk from 2000 spams and a private with a blank disk. Also ich muss sagen, ich könnte diesem Song noch stundenlang zuhören. Ich ziehe ihn trotzdem mal runter. Wieso singt dieser Kerl, der so ein bisschen klingt wie Donald Duck, eigentlich immer von dem Private with a blank disk, also dem Soldat mit einer leeren Festplatte? Warnt er vor Viren, die Computer leer räumen, oder? Nee, also dieser Spot, der wurde kurz nach dem Manning-Leak produziert und dieser Refrain vom Private with a blank disk, der ist also als Warnung vor Datendieben und Whistleblowern in den eigenen Reihen zu verstehen. Und auch sonst scheint das Internet in diesem Song ein wirklich gefährlicher Ort zu sein. Also da gibt es halt Viren, Trojaner, Spams, Botnetze, skrippende Kiddies, aber auch gefährliche Viagra-Werbefallen, Blue Pills genannt und gegnerische Agenten natürlich auch. Und du hast es gesagt, man könnte ihm noch stundenlang zuhören. Vielleicht tun wir es nochmal. Obwohl, so, das ist ja auch leider nicht der einzige Spot. Welche gibt's noch? Lustig fand ich auch den hier. Der eine oder andere Soldat könnte ja so doof sein, sich im Netz ein lustiges Spielchen runterzuladen. So eine App, um sich die öden Dienste zu verkürzen. Und um den Soldaten klarzumachen, welche potenziellen Gefahren hinter solchen Apps lauern können, hat dieses Army CIO G6 Cyber Security Directorate, die sind halt für diese Cyber Patrol Spots verantwortlich. Die haben einen Spot produziert, der den Soldaten einen Blick in das Hauptquartier von Cyberschurken ermöglicht. Und darin treten auf ein Oberbösewicht, natürlich mit russischem Akzent, ein Hacker, ein Script-Kid und sie alle programmieren in so einer Art Bunker Schadsoftware, um die US-Armee auszuspionieren. We want to take advantage of all the smart devices when they are used by the not-so-smart military personnel. Here in our little out-of-the-way development center. I like to call it Silicon Valley. Get it, boss? Silicon, because we con them with silly games. pretty good, huh? Yes, get back to work. Stick with your day job. Here we have everybody from state-sponsored malware developers to your basic teenager working on ways to steal your data. Mm-hmm. Ja, klingt schön, dieser Spot, ne? Ja, also ein Nutzer kommentiert das bei YouTube so, es ist, als würde dieser schändlich russisch klingende Gentleman versuchen, eine universelle Tracking- und Spionageagentur zu leiten, die ihn alles eindringt, was die User für einen sicheren Service gehalten haben. Müsst ihr euch wirklich mal anschauen, ist auch echt super geschauspielert. Ja, wirkt doch ein bisschen klischeebeladen, wobei heute müsste der Fiesling vermutlich eigentlich eher einen amerikanischen Akzent haben. Was sagt denn das Netz zu den Spots? Also Spiegel Online schreibt, hier Zitat, ein Soldat steht im Kampfanzug samt Helm vor einer Amerika-Flagge und erklärt eindringlich, wie gefährlich das Netz ist. Zwei Menschen mit russischem Akzent stehen im Halbdunkel vor einer Matrix und versuchen, unbedarfte Soldaten in die Fallen des Internets zu locken. Ein Rechner steht unbeobachtet herum. Auf dem Bildschirm blinken plötzlich wirre Warnmeldungen. Das alles wirkt amateurhaft. Und das Techblog Gizmodo meint, die Spots seien, Zitat, embarrassingly goofy, also albern, at times arguably racist and generally confusing. Und das Blog BuzzFeed, das diese Army-Videos ausgegraben hat, meint, diese Videoserie käme mit abgedroschenen Namen, rassistisch Stereotypen und Grafik aus der Clip-Art-Ära daher. Und sie verzeichnet eben vor allen Dingen auch erschreckend niedrige User-Zugriffe. Manche dieser Clips, die waren weniger als 100 Mal angesehen worden, obwohl sie eben schon monatelang online standen. Ein Clip über die Gefahren von Geotagging sogar nur 18 Mal. Insgesamt waren diese ganzen Clips vor der Veröffentlichung durch BuzzFeed gerade mal rund 7000 Mal angesehen worden. Wohlgemerkt, bevor BuzzFeed drüber schrieb, jetzt sind die Zahlen natürlich etwas in die Höhe geschnellt. Das war sie, die Webschau mit Martina Schulte. Gesprochen haben wir über die YouTube-Videos, die die US-Army produziert hat, um die armen, unbedarften Soldaten vor den Gefahren dieses Internet zu warnen. Da sollen sich ja sogar Gestalten rumtreiben, die private Daten abgreifen und speichern. Nee, Sachen gibt's.